tasse bhagavato arahato samma sambuddhasse namo tasse bhagavato arahato samma sambuddhasse namo tasse bhagavato arahato samma sambuddhasse iti piso bhagava arahan samma sambuddho vinja Charana sampanno sugato lokavidu anutaro purisa dhamma sarati satta deva manusana buddho bhagava ti svakato bhagavata dhammo sanditiko akaliko ehipassiko upanayiko pacchattam veditambo vinyuhi Supatipanno Bhagavato Savaka Sango Ujupatipanno Bhagavato Savaka Sango Nyayapatipanno Bhagavato Savaka Sango Samichipatipanno Bhagavato Savaka Sango Yadidam Chattari Purisa Yugani Atta Purisa Pugala Ese Bhagavato Savaka Sango Ahuneyo Pahuneyo, Dakhineyo, Anjali Karaniyo, Anuttarang Punyakhetang, Lokasa, Tiewang Bundam Sarantana, Dhammang Sangang Chabikavo, Bayam Wa Chambitattam Wa Numahamso, Nahesatiti. So, wir haben erklärt, dass diese Folge von Diamantsutra ist sehr wichtig und sehr logisch. Erst erklärt der Buddha, wie man zähmt eigenen Geist. Was ist eigentlich Hindernis von unserem Geist? Hindernis ist, dass wir denken, dass dieses Subjekt etwas Wahres ist und das, was durch Subjekt gesehen wird, ist wahre Realität. In der Tat, das alles ist nur eine Illusion. So zähmt man eigene Geist, indem man allmählich versteht, dass die ganze Vorstellung von Subjekt und Objekt ist vollkommen falsch und existiert, entspricht keinem Erfahrung in der Realität. Also, das macht man, indem man diese Geliebte hat, dass man alle Wesen auf die andere Seite hineinbringen wird. Und die andere Seite ist nichts anderes als die Seite, wo es kein Anhaften an den Merkmalen gibt. Sobald es Anhaften an Merkmalen von den Sachen gibt, gibt es ein Subjekt, gibt es ein Objekt. Wenn diese Anhaften an Merkmale innen und außen gibt es nicht, dann wo gibt es Objekt, wo gibt es Subjekt? Und das erreicht der Bodhisattva dadurch, dass auf einer Seite er hat diesen Wille und Wunsch, alle Wesen in Sicherheit zu bringen, nicht nur sich. Und er sieht gleichfalls, indem er keine Merkmale von Ich, von Person, von Wesen, von Seele, individuelle Seele hat. So zähmt er seinen Geist, dass er allmählich versteht, dass diese Unterscheidung zwischen Subjekt und Objekt ist vollkommen falsch. Dann, wenn er diese Dimension übt und vertraut ist mit dieser Dimension, dann er bleibt mit dieser Dimension in seine Praxis. Und Praxis von Bodhisattva ist Praxis von den Vollkommenheiten. Hm? Obwohl der Bodhisattva durch seine Weisheit allmählich erreicht den Zustand von Arahat, das heißt den Zustand von einem Geist ohne Triebungen von Gemüt und von Denken, von Bewusstsein. Er tretet nicht ein in Befreiung von Arahat, indem er will ein Buddha werden. Und ein Buddha sein heißt, die Vollkommenheiten zur Perfektion zu bringen. Dann nur wird man eins mit Dharma. Man wird dann Dharmakaya. Der Prozess von Praxis von Bodhisattva ist eins mit Dharmakaya werden. In Pali oder in Sanskrit-Sprache Meditation oder Praxis heißt Bhavana werden. Und Bhavana von einem Bodhisattva ist werden eins mit dem Dharmakaya, mit Körper von Dharma. Das ist die höchste Erleuchtung, zu dem der Bodhisattva strebt. Und diese Erleuchtung, indem es verbunden ist mit Nirvana ohne Bleibe, Apratishtita Nirvana, er übt immer die Vollkommenheiten so, dass er kein wahren Objekt sieht, kein wahren Subjekt sieht, kein Geber, wahren Geber sieht, kein wahren, der etwas bekommt, und kein wahre Objekt von Gabe. Deswegen sein Verdienst, indem er an nichts haftet, sein Verdienst wird allmählich unmessbar. Warum? Tutu? Weil diese Nirvana, Weisheit von Nirvana, die Pragya Paramita, lässt sich auch nicht messen. Und wenn er Wohltätigkeit mit dieser Weisheit übt, dann sein Verdienst lässt sich auch nicht messen, weil die andere Seite, die jenseits von Samsara, die Tugenden von dieser Seite sind auch unmessbar, unsprechbar, weil es ohne Merkmale ist, an denen man anhaften kann. Das, was ohne Merkmale ist, an denen man anhaften kann, ist mit Perfektion und Verdienst, das mit nichts zu vergleichen ist. Und dann kommt diese Vorstellung von Raum. Und diese Vorstellung von Raum ist sehr, sehr wichtig, weil wir haben schon erklärt, der Bodhisattva übt so, dass er seine Horizonten erweitert. Für ihn die Wesen sind unendlich, die Dharma ist unendlich, die Welten sind unendlich, die Wesen, die zu zähmen sind, sind unendlich, ohne Ende, ohne Anfang. Er bewegt sich in dieser Dimension. Und das ist Dimension von dem Geist, das an keine Zeichnungen, keine Merkmale von Objekten anhaftet. Und dieser Geist lässt sich mit Raum vergleichen. Das haben wir schon alles erklärt. Wenn wir das verstehen, was folgt, wird sehr leicht verständlich. Und das ist, dass der Buddha fragt zu Bhuti, kann man den Buddha, der Buddha heißt Tathagata, in dem er einer ist, der eins ist mit Dharmakaya, deswegen Dharmakaya. Dharmakaya ist immer da, aber es kommt nicht und es geht nicht. In Pragyaparamita Sutra, große Pragyaparamita Sutra, wird gesagt, der Buddha sagt, dass einer, das denkt, dass der Buddha kommt und geht, ist ein Narr. Der wahre Buddha kann nicht kommen, kann nicht gehen, weil der wahre Buddha ist eins mit Soheit, indem er Dharmakaya ist. In Vimalakirti Sutra, besonders populär in China, du hast gelesen, Weimojing, Vitenio Kan Tutu, Mama Kei Tutu Weimojing, Tutu Viten Hui Shihuan. Der Vimalakirti schimpft den Ananda, weil der Ananda, er fragt ihn, wohin gehst du? Der Ananda sagt, ich bringe Medikamente für den Buddha. Er ist nicht wohl, er fühlt sich nicht wohl, er ist krank. Und dann Vimalakirti schimpft ihn, er hat gar keinen Glaube, wie kann er denken, dass Buddha kann krank sein oder kann unwohl sein. Wahre Buddha ist eben das, was nicht kommt, nicht geht. Diese Buddha, das kommt und geht, in diese Auffassung ist nur eine Illusion von Buddha. Und so sind eben alle Wesen. Der Michael hat erklärt von Schein, Schein, Sonnenschein, wie war das? Dein Sein ist Schein wie Sonnenschein, vielmehr im gleichen Atem ein. Prima. Diese, was kommt und geht, sogar der Buddha ist nur Schein. Der wahre Buddha ist eigentlich diese Soheit, das identisch ist mit Dharma, mit Dharmata, mit Dharmakaya, Dharmata, Dharmakaya, Nirvana, Leerheit, Soheit. In den Schriften von Mahayana sind das alles Synonyme. Und auch Raum kommt dazu. Dann, wenn man das versteht, man ist in der Dimension von wo es Ursachen und Wirkung gibt, aber diese Ursachen und Wirkung sind dann in andere Dimension, in Dimension von Leerheit. Und diese Leerheit, wie wir schon gesagt haben, ist die Fülle von allen Sachen. Ist das nicht so, Pia? Jetzt bleibt noch zu üben, damit man das selbst verwirklicht hat. Also die Wahrheit ist nicht von Merkmalen getrennt, aber ist nicht mit Merkmalen identisch. Sehr wichtig zu verstehen. Es gibt sehr gute Geschichte, Koan, Kung An, in der Zen-Tradition. Jemand fragt, ein Mönch kommt zu Master Chaozhou sehr witzige Zen-Meister, besonders beliebt für seinen Witz und für seine scharfe Pose-Weisheit. Und er will wissen, was ist der Buddha, was ist Buddha. Dann der Meister Cao Zhou sagt, der Buddha, der ist doch da in der Meditationshalle, da. Dann sagt er, aber ich meinte nicht dieser Buddha, ich meine dieser lebendige Buddha, was ist das? Und ich sage, ich habe doch dir, du Dumpfkopf, habe ich dir nicht gesagt, er ist doch in der Meditationshalle. So lehrt er Dharma. Tutu, was bedeutet das? Dieser Mönch sucht Buddha mit Vorstellung von irgendwelchen Merkmalen. Und genau wie Diamant Sutra sagt, der Buddha mit Merkmalen ist illusorischer Buddha. Dann aber diese Merkmale, Sa Puyi Kung Kung Puyi Sa Sa Tisha Kung Kung Tisha Sa, diese Merkmale sind nicht von Leerheit zu trennen. Diese Merkmale sind eben Leerheit. Das versteht dieser Mönch nicht. Deswegen der Meister Cao Zhou so durch sehr wunderbare Mittel, sehr große Weisheit, lehrt er zu dieser Erkenntnis. Er sucht in Merkmalen, aber er will finden etwas, was von den Merkmalen, was die Merkmale transzendiert. Aber trotzdem, die Wahrheit lässt sich nicht von Merkmalen, von den Sachen trennen, aber ist nicht in Merkmalen. Der Buddha ist, der Buddha kann nicht existieren ohne fünf Aggregate von Existenz, aber der Buddha ist nicht fünf Aggregate von Existenz. Genau ist es in der Tat mit Zustand von allen Wesen, indem sie sich mit den fünf Aggregaten von Existenz identifizieren. Sie sehen den wahren Buddha nicht. Und dieser wahre Buddha eben ist nichts anderes als Soheit. Und diese Soheit kommt nicht und geht nicht. Also, dann lesen wir weiter, wenn wir so viel schon wissen. Wir wissen schon so viel, aber so viel haben wir noch nicht realisiert, nicht wahr? Und dann bitte, bitte geben Sie sich Mühe. Subhuti, was denkst du? Ist der Tathagata durch einige körperliche Merkmale zu erkennen? Nein, erhaben. Der Tathagata kann nicht durch irgendeine körperliche Merkmale erkannt werden. Warum? Weil der Tathagata gesagt hat, dass körperliche Merkmale nicht wahrlich körperliche Merkmale sind. Das heißt, die heißen körperliche Merkmale. So wie Horst ist nicht Horst, er heißt Horst. Dhammadipa ist nicht Dhammadipa, er heißt Dhammadipa. Michael ist nicht Michael, er heißt Michael. Und so ist es eben mit allen anderen Dingen. Der Erhabene sagte, Subhuti, wo auch immer materielle, wo auch immer diese körperliche Merkmale sind, da ist Täuschung. Subuti fan suo you xiang qie shi xi wang. Xi wang übersetzen sie als Täuschung. Xi wang eigentlich heißt, Xi ist illusorisch, und Wang ist Wang Xiang, illusorische Unterscheidung. Unterscheidung, die keine Grundlage in der Realität hat. Unterscheidung, illusorische Unterscheidung auf Grundlage von einer Vorstellung von wahren Subjekt und wahren Objekt. Das ist, was gemeint ist. Und jetzt kommt ein sehr, sehr berühmter Satz, das sehr oft zitiert wird. Ru jian zhu xiang fei xiang, zi jian zhu lai. Wenn man sieht alle Merkmale als Nicht-Merkmale, dann sieht man den wahren Tathagata, sieht man den Tathagata. Bitte, bitte. Lernen Sie das notwendig und behalten Sie das. Das ist ein sehr berühmter Satz. Wenn man sieht die Merkmale als Nicht-Merkmale, alle Merkmale, die mit Vorstellung von Subjekt und Objekt verbunden sind, sind falsche Unterscheidungen, illusorische Unterscheidungen. Und wenn jemand das sieht, er kann den Tathagata eigentlich erblicken. Wenn man das nicht sieht, er kann nicht wahre Tathagata sehen. Er sieht nur seine Unterscheidung. So, was lernt Tutu so ein Bodhisattva? Wie lernt er? Er lernt, alle Merkmale sind illusorisch, alle Nicht-Merkmale sind auch illusorisch. Wenn man denkt, Merkmale sind illusorisch, dann Wahrheit muss sein, Nicht-Merkmale. Und das ist auch illusorisch, weil Vorstellung von Nicht-Merkmalen ist basiert auf Vorstellung von Merkmalen. Sehr schwer zu verstehen. Sie denken, naja, Merkmale sind alle illusorisch, dann Wahrheit ist, keine Merkmale sind da. Aber das ist noch größere Illusion als Existenz von Merkmalen. Das ist wichtig zu verstehen. Und wenn der Bodhisattva das versteht, dann er versteht, dass alles, was durch bedingte Entstehung entstanden ist und in der Tat alles, was wir in der Welt erfahren, ist bedingte Entstehung. Alles das ist auch illusorisch. Also Sein ist illusorisch, Nichtsein ist illusorisch. Und das Relative, wenn man das verstanden hat, wird man auch imstande sein zu sehen, dass bedingte Entstehung ist eigentlich ein Traum, ist illusorisch. Aber solange man das nicht sieht, man wird es nicht verstehen können. Nur wenn man das sehr, sehr klar sieht, dass Merkmale und Nichtmerkmale, alle Widersprüche, alle Kontraste illusorisch sind, dann wird man auch verstehen können, dass bedingte Entstehung in der Tat auch illusorisch ist, sonst nicht. Sehr wichtig zu verstehen. Erst muss man sehr, sehr klar durch Vipassana einsehen, dass so lange ist eine Vorstellung von etwas Sein und Nichtsein, versteht man nicht die wahre Bedeutung von bedingten Entstehung. Wenn man das verstanden hat, dann nur kann man auch verstehen, dass alles, was relativ ist, ist illusorisch. Aber dann diese Relativität und Wahrheit sind nicht Widersprüche, sondern sind eine Realität. Und das ist sehr schwer zu verstehen. Das ist, was der Chao Zhou meinte, wenn er sagte, du wirst den Buddha sehen, da in der Meditationshalle, hier ist er. Was meint er? Diese Nirmanakaya, in der Lehre von Mahayana gibt es drei Körper von Buddha. Nirmanakaya, geschaffene Körper, das die ordentlich, die nicht erleuchtete Leute sehen, das ist der Körper mit den 32 Merkmalen. Der Buddha war großer Yogi, ein Yogi, das Vollkommenheit bekommen hat, das hat sich auch in seinem Körper manifestiert. Diese Tradition ist nicht besonders buddhistisch, das ist gemeinsam zu allen Schulen von Yoga, wenn man vollkommen in Yoga ist, hat man einen perfekten Körper. Das hatte natürlich Buddha. Aber dieser Körper ist verbunden mit Sambhogakaya, mit Körper, das die Bodhisattvas und die Erleuchtete sehen. Das ist der feine materielle Körper. Der Iba, dieser grobe Körper, das man mit Augen sehen kann, ist. Das heißt Sambhogakaya. Und dann die höchste Körper, wahre Körper, ist Dharmakaya. Und in der Tat, Dharmakaya, Nirmanakaya und Sambhogakaya sind eins. Aber das sieht nur jemand, der tiefe Einsicht in die Wahrheit bekommen hat. Normale Menschen sehen das eben nicht. Das ist auch, was der Chao Zhou meinte, wenn er sagte, der Buddha ist da in der Meditationshalle. Aber du siehst das nicht, weil du bist an Merkmale der Dinge gebunden. Deswegen siehst du nicht die wahre Natur von bedingten Entstehung, die nicht von Merkmalen getrennt ist, aber nicht an Merkmale gebunden ist. Also der wahre Buddha kann auch nicht ohne fünf Aggregate von Existenz existieren, solange er lebt. Aber er ist keineswegs an die fünf Aggregate von Existenz gebunden. So hat er Dharmakaya erreicht. Er ist nicht mehr an Körper gebunden, obwohl er im Körper lebt und der Körper kann noch leiden, sein wahrer Körper, Dharma-Körper, kann nicht leiden. Er ist von Leiden hinaus, er hat anderen Ufer schon erreicht. So, in diesem Sinne ist Tathagata einer, der kommt in Soheit und geht in Soheit. Das ist der wahre Tathagata. Und wenn Ananda geschimpft wird von Vimalakirti, dass er sieht Buddha als ein normaler Mensch, das ist, was Vimalakirti meinte. Diese Körper, wenn man, solange man sieht den Körper als etwas Festes, was man fassen kann, lebt man in einer Illusion von Subjekt und Objekt. Und der Bodhisattva ist einer, der ist kein Pamli, kein Kompagnon, kein Begleiter von den Sachen. Er immer lebt in dem gleichmäßigen Geist, ohne Bindung und ohne Zuneigung und ohne Abneigung. So wird dann Nirmanakaya, der geschaffene Körper, wird zu Dharmakaya, wird zu Körper von Dharma. Und Dharma eben hat keine Zuneigung und hat keine Abneigung, hat keine keine Anhaftung und keine Ablehnung. Und das ist eigentlich Ziel von Dharma-Praxis, diese illusorische geschaffene Körper zu Dharma-Körper machen. Deswegen in Abhidharma lehrt man, es gibt drei Sorten von Weisheiten, die der Bodhisattva oder einer, der richtig Buddhismus studieren möchte, meistern soll. Welche drei? Tutu? Kleine Weisheit. Was ist kleine Weisheit? Der Bodhisattva lernt auch kleine Weisheiten. Kleine Weisheit ist die Weisheit, die man durch die Sinnen erfahren kann. Dann große Weisheit ist die Weisheit von Samadhi. Wenn man im Zustand von Samadhi, man ist in Welt von feinen Formen, man ist in formlosen Welten, die sind viel, viel feiner als alles, was wir mit den Sinnen erfahren. In diesen Dimensionen kann man dann große Weisheit üben, weil die Objekte da sind viel feiner. Immer größere Weisheit ist mit feineren Objekten verbunden. Je grober die Objekte, desto kleiner die Weisheit. Und dann unbegrenzte Weisheit. Unbegrenzte Weisheit ist die Weisheit von Leerheit, von Wahrheit, von Nirvana. Weil diese Dimension hat überhaupt keine Grenzen. Das ist, was Pia üben möchte. Langsam. So, dann diesen Abschnitt haben wir erklärt. Dann nehmen wir den nächsten Abschnitt. Vielleicht mehr schaffen wir nicht, aber mindestens gebe ich euch eine Einsicht in eigentlich, was Pragya-Paramita bedeutet, indem wir uns im Pragya-Paramita-Zentrum befinden. Wir sollen gut wissen, was zu üben ist, nicht wahr, Tutu? So, nächster Abschnitt ist ziemlich lang. Subhuti sagte zum Erhabenen: Erhabene, wird es immer Menschen geben, die wahrlich verstehen? Wahrlich verstehen ist die Übersetzung von Shen Shi Xin. Ist nicht so gute Übersetzung. Wird es Menschen geben, die wahre Vertrauen in diese Worte fassen werden? Ja? Das ist bessere Übersetzung. nachdem sie gekommen sind, um diese Belehrung zu erhalten, damit man diese Worte versteht, braucht man Vertrauen, weil diese Worte lassen sich mit normalem logischen Zustand, logischem Verstand, wird wohl der Mensch nie akzeptieren können. Man muss wahre Vertrauen haben, dass diese wahre Bewusstsein, wahre Geist, ist eigentlich der Geist, das nicht entsteht, obwohl die meisten von uns es nicht unmittelbar erfahren haben. Das ist eigentlich die Wahrheit. Wenn man diese Vertrauen hat, dann alle diese Sachen sind vollkommen klar. Wenn man nicht diese Vertrauen hat, dann diese Sachen werden nie klar. Man wird immer daran Zweifel haben. Also man muss Shen She Xin, man muss wahre Vertrauen entstehen lassen, indem man versteht, dass die Dimensionen von meinem Bewusstsein sind nur eigentlich Illusion bezeichnet, indem sie von wahren Subjekt und Objekt unterscheiden. Der Erhabene antwortete: Subhuti, äußere nicht solche Worte. Der Erhabene, der Buddha, schimpft unseren Subhuti. Er soll nicht so denken. Am Ende der letzten 500-Jahres-Periode, der Buddha hat vorgesagt, dass nach 500 Jahren seine Lehre, es wird kaum Menschen geben, die wahre Bedeutung von dieser Lehre unmittelbar verstehen werden. Jetzt leben wir 2500 Jahre und ein bisschen mehr nach dem Tod von Buddha. In China wird gelehrt, in den ersten 500 Jahren gab es viele, viele Wesen, Tausende und Tausende, in der Zeit von Buddha sogar Zehntausende, Hunderttausende von Wesen, die Arahat waren, die Zustand von Wachheit gekommen sind und zu Klarheit gekommen sind. Dann in den nächsten 500 Jahren, Buddha in den Schriften steht, wird es nicht mehr so viele Menschen, die Arahat sind, die zur Erleuchtung gekommen sind, sondern aber wird es noch viele, viele Menschen geben, die Samadhi üben und die tiefe Konzentration haben. Deswegen, sie haben Zugang zu, was wir gesagt haben, zu größere Weisheit. Nicht nur diese begrenzte Weisheit, dass man durch Sinnen, an Sinnenobjekte, mit Sinnenobjekten verbunden. Dann im nächsten 500 Jahren wird es noch weniger von den Erleuchteten geben, weniger von den, die Samadhi üben, aber es wird viele, viele große Gelehrte werden. Das ist 1500 Jahre nach Buddha, gab es in China viele Gelehrte, aber nicht viele, die geübt haben. In den nächsten 500 Jahren gab es kaum volle Erleuchtete, gab es wenig von denen, die Samadhi üben, gibt es sogar wenig von den Gelehrten, aber gibt es viele, viele Kloster. Überall werden Kloster gebaut, mit Tausenden von Mönchen. Und im nächsten 500 Jahren, das ist ungefähr unsere Zeit, dann wird es noch weniger von Erleuchteten, noch weniger von denen, die Samadhi üben, noch weniger von den großen Gelehrten, nicht so viele große Kloster, aber viel Streit geben. Dann wir leben in dieser Zeit, wo sehr kaum Erleuchtete zu sehen sind, sehr wenig Leute Samadhi üben, wenig, die wirklich große Gelehrte sind und auch nicht mehr so viele große Klöster, aber viel Streit. Also am Ende der letzten 500 Jahresperiode, was heißt das? Sehr wahrscheinlich, dieses Sutra wurde, so wie auch andere Sutras, wurden geschrieben, niedergeschrieben, ungefähr in dieser Periode. Das heißt, 500 oder 600 Jahre nach dem Tod von Buddha. Die dem Dahingehen des Tathagata folgt, wird es selbstbeherrschte Menschen geben, die in Verdienst wurzeln. Wortlich wird es geben diejenigen, die diese Sila halten und die haben Verdienst. Das ist wörtliche Übersetzung. Ziel erhalten heißt, dass sie nicht töten, die nicht liegen und so weiter. Sie moralisch leben und sie werden auch Verdienste haben. Aber du solltest einsehen, dass solche Menschen die Wurzel ihrer Verdienste, das heißt Shanken. Shanken heißt Shanken ist nicht leicht zu übersetzen. Wurzel von Gute. Was ist Wurzel von Gute? Tutu studiert Buddhismus, sollte wissen. Was ist gut? Nicht anhaften, nicht Zorn, nicht Verblendung, das sind die Wurzel von Gute. Alle gute Taten kommen von diesen Wurzeln. Nicht Begierde, nicht Hass und nicht Verblendung. Das sind die Wurzeln von Gute. Nach der buddhistischen Lehre, wenn man die Wurzel von Guten in eigenem Herz hat, wird man offen sein für Dharma. Wenn man nicht diese Wurzel hat, wird er nicht offen sein für Dharma. Auch wenn er Dharma vielmal hört, es will keinen tiefen Eindruck auf ihn machen können. Nur wenn er die Wurzel von Gute hat, Wurzel von Nichtbegierde, nicht Hass, nicht Verblendung hat, dann diese Lehre wird auf ihn tiefen Eindruck machen können und wird allmählich imstande sein, sein Geist zu transformieren, sein Bewusstsein zu transformieren. Die eigentliche, wirklich Lernen von Dharma fängt an, wenn diese Dharma hat Kraft, Bewusstsein zu transformieren, von anhaften an unterscheidenden Geist an transformiert in Weisheit. Ist das klar, Horst? Habe ich mich klar ausgedrückt? Mein Deutsch ist nicht so gut, aber kann man verstehen alles, ja? Die Worte verstehe ich wohl. Nicht nur unter einem Buddha oder zwei Buddhas oder drei oder vier oder fünf Buddhas gefestigt haben, sondern unter zahllosen Buddhas. Diejenigen, die diese Worte von Diamant Sutra haben Vertrauen in diesen Worten und nehmen sie ernst und üben danach. Sie haben nicht einen Buddha, zwei Buddha, drei Buddha, zahllosen Buddha in Vergangenheit. Sie haben sie schon bedient und sie haben bei ihnen gelernt. Warum? Musst du verstehen? Nach der Lehre von Buddha, das gute Dharma kommt, wenn ein Buddha zustande kommt und erklärt Dharma. Dann die Wurzeln von Gut werden stark in den Wesen. Dann nichts geschieht von nichts. Alles Gut geschieht von vergangenen Gut. Und diese vergangene Gut lässt sich nicht messen. Wenn jemand jetzt sehr rasch und schnell Dharma üben kann und sehr schnell Samadhi lernen kann, sehr schnell Einblick hat in wahre Zustand der Realität, in Leerheit, in Soheit. Das heißt, dass er schon von zahllosen Buddhas früher gelernt hat. Warum? Weil in der Realität Zeit hat keinen Anfang. Samsara kann keinen Anfang haben. Deswegen, der Buddha kann sich erinnern an zahllose Existenzen, frühere Existenzen. Warum? Weil Zeit ist Zeit existiert in Relationen, und Relationen ist alles, was zu erfahren ist in der Welt. Dass wir jetzt Dharma hören und ob wir daran Vertrauen fassen, das heißt, dass wir schon Dharma zahllose Zeiten gehört haben. Sonst würden wir nicht darauf Aufmerksamkeit lenken und lassen, dass Dharma unseren Geist transformiert. Und das soll man verstehen, diese wahre Dharma ist jenseits von Sein und Nichtsein, jenseits von den drei Zeiten, aber doch mit den drei Zeiten verbunden. Jetzt kommt ein sehr wichtiger Teil. In solchen Menschen, die kommen, um diese Belehrung zu hören, wird reines Vertrauen unmittelbar aufsteigen. Yi Nian Shen Jing Xin. Er übersetzt aber, wird reines Vertrauen unmittelbar aufsteigen. Ist nicht schlechte Übersetzung, aber wenn man das hört auf Deutsch, man hat nicht klare Vorstellung, was er meint. In Yen Shen Qing Xin heißt, in einem Augenblick wird in ihn reines Vertrauen entstehen. Er wird imstande sein, in einem Moment, in einem Augenblick. Es reicht in einem Augenblick reines Vertrauen entstehen, kommen lassen und ganze Welt, ganze Bewusstsein wird transformiert. Nur ein bewusster Moment von reinem Vertrauen hat Kraft, ganze Bewusstsein zu transformieren. Und dieser Zustand heißt dann in Zen-Tradition heißt, ein Augenblick sehen die wahre Natur, Buddha-Natur. Wenn man nur in einem Augenblick die wahre Buddha-Natur gesehen hat, was passiert, Tutu? Ziran Chenfo. Er wird bestimmt. Ohne Zweifel, er wird dann wird zu Buddha. Das ist, was Lotus Sutra besonders. Lotus Sutra, Horst möchte später lesen. Das ist die Lehre von Lotus Sutra. Nur ein Moment von reinem Vertrauen und man hat dann sozusagen, man toleriert die Wahrheit. Die Übung von Bodhisattva ist Toleranz von der Wahrheit. Die Menschen sind unfähig, die Wahrheit zu tolerieren. Die Wahrheit ist, es gibt kein Subjekt, es gibt kein Objekt, es gibt keine Wesen. Es gibt keine wahre Sachen, die man anhaften kann. Wenn man das direkt, nicht nur durch unterscheidende Denken, aber direkt, nur ein Augenblick, unmittelbar erfahren kann, imstande ist, unmittelbar es zu erfahren, er wird sozusagen, er schon bekommt von Buddha diese Prediction, wie heißt man? Vorankündigung. Vorankündigung. Schönes Wort. Voran gibt es nichts Besseres. Prophezeiung. Prophezeiung ist besser. Sagt man auf Deutsch auch Prophezeiung. Ne? Vorhersage. Vorhersage, prima. Er bekommt Vorhersage von Buddha, dass er auf natürliche Weise, Zhang, auf natürliche Weise, warum? Pia? Durch Vertrauen. Nirvana Sutra lehrt, was sagt Nirvana Sutra? In Zen-Tradition, diese Mahayana Nirvana Sutra, ganz verschieden von Theravada Nirvana Sutra, sehr populär, besonders in Zen. In Nirvana Sutra, Mahayana, Tapan Nyepanchin, Manling, Diyo-Yomukha-Yomeyo-Kanku. Der Buddha sagt, dass wenn man diese einen Moment von reinem Vertrauen, das heißt, er hat realisiert Bodhicitta. Er sieht Bodhicitta. nicht nur von Denken, nicht nur von Entschluss, er sieht Bodhicitta. Und wenn er sieht Bodhicitta, er muss in Zukunft ein Buddha werden. Weil Bodhicitta ist die Voraussetzung für Buddha sein. Dann Nirvana Sutra sagt, dass dieser ein Moment von reinem Vertrauen und Buddha sein von diesen zwei, die erste ist noch schwerer als die zweite. Dieser ein Moment von vollkommenem Vertrauen, in denen man alle unterscheidenden Denken überwunden hat und sieht sehr klar, dass diese Subjekt und Objekt nicht logisch, sondern unmittelbar Subjekt und Objekt eine Illusion ist. Diese Erfahrung hat solchen Kraft, dass es dann allmählich Bewusstsein, auch wenn man nicht am Anfang besonders tüchtig ist, allmählich muss diese Erfahrung dazu führen, dass dieses Bewusstsein in Weisheit, in Pragya-Paramita transformiert wird. Und so wird der Wesen zu Buddha. In der buddhistischen Tradition erst ein Bodhisattva übt 10 Sorten von Vertrauen. In Übung von Vertrauen ist schon eingeschlossen alle eigentlich wichtigsten Tugenden, so wie Achtsamkeit, Wissensklarheit, Anstrengung, diese Hari, Otapa und so weiter. Alles, was man für Erleuchtung braucht, ist dann in den 10 Übungen von Vertrauen. Wenn diese 10 Übungen von Vertrauen zur Reife gekommen sind, dann erlebt man diesen einen Moment von reinem Vertrauen. Wenn ein Moment von reinem Vertrauen, dann Bodhicitta wird nicht mehr Entschluss, Bodhicitta wird eine unmittelbare Erfahrung. Wenn Bodhicitta eine unmittelbare Erfahrung ist, dann Shin Yiho, Shju, dann verweilt man in Bodhicitta. Man durch Bodhicitta dann transformiert diese Weltanschauung. Wenn man transformiert Weltanschauung, dann Shjie, man Shin, man verhält sich danach, dann Huixiang, Shuixiang, man gibt alle Verdienste für Wohl der Wesen und dann erlebt man unmittelbar Soheit. Das ist Shiti, diese erste Stufe von Bodhisattva. Wahre Bodhisattva heißt erste Stufe von Bodhisattva. In dieser Stufe dann er bekommt nicht nur Intuition, sondern direkte Erfahrung von Soheit, die ihn nie verlassen kann. So, dann übt er weiter die Perfektionen und wird allmählich zu Buddha. Später Tutu kann alles lernen. Und der Tathagata wird sie erkennen. Ja, er wird all diese reinen Herzen klar wahrnehmen und die Größe ihrer moralischen Vortrefflichkeit. Was er meint eigentlich ist, dass diejenigen, die diesen reinen Moment von Vertrauen erlebt haben, die sind dann immer mit dem wahren Buddha, mit Dharmakaya verbunden. Und der Buddha sieht sie auch dann. Wenn Sie in Nepal waren oder in, sehen Sie auf den Pagoden, immer gibt es Augen, nicht wahr? Auge in alle Richtungen, nicht gesehen. Tutu war nicht in Nepal. Ja, immer alle Richtungen gibt es Augen, in Bodinath, alle Stupas, in Nepal besonders. Das ist die Bedeutung. Der Buddha sieht alle, die diese Vertrauen haben, reine Vertrauen haben. Die nicht Vertrauen haben, der Buddha sieht sie eben nicht. Das symbolisiert diese Tatsache. Und am Anfang, wir haben gesagt, dass der Buddha schützt die Gedanken von denen, Bodhisattvas, die Bodhicitta-Zustände entstehen lassen. Und er unterweist diejenigen, denen Fakultäten noch nicht reif sind, damit sie unmittelbar erleben, dieses reine Moment von Vertrauen. Warum? Weil solche Menschen nicht zurückfallen, um die Vorstellung einer Ichheit, einer Persönlichkeit, eines Wesens oder einer abgrenzenden Individualität zu hegen. Wenn man das erlebt hat, diesen Moment von reinem Vertrauen, genauso wie ein Sotapanna, sie können glauben, nicht mehr glauben an ein wahres Subjekt und Wahrheit von dem, was ein wahres Subjekt sieht. Okay, dann den Rest, Sie lesen dann selbst. Wir haben schon die Zeit ausgenutzt und diese Sachen sind sehr tief, muss man viel darüber nachdenken, lieber weniger lernen als viel und ohne nachdenken. Dann Abend um 7 gibt es noch Möglichkeit zu fragen. Und wenn Sie gelesen haben, den Rest, Sie auch können fragen über den Rest von Sutra, das wir nicht gelesen haben. Horst hat alles gelesen schon? Schon mal gelesen. Okay, dann wenn du Fragen hast. Okay, dann Omitobo. Jetzt machen wir 15 Minuten Pause und dann meditieren wir.